Ingeborg Kramer wurde von den Nanotechnologen ausgewählt, da sie intelligent war und die Leistungsfähigkeit besaß, komplexe Abstraktionen intuitiv zu begreifen. Sie hatte außerdem die natürliche Begabung des Hellsehens, welche ein wesentlicher Bestandteil der Theorie der künstlich erweiterten Sinneswahrnehmung, auch ASP genannt, ist. All diese Eigenschaften machten sie zum idealen Subjekt für Nano-ESP-Technologie-Experimente. Diese Tests wurden angestellt, um einer induzierten Evolution den Weg zu bereiten.